In George Orwells Roman 1984 lebt ein gewisser Winston Smith in dem totalitären Überwachungsstaat Ozeanien. Am Anfang ist dieser Mann ein ziemlich regierungstreuer Geselle, Parteimitglied, Mitarbeiter des sogenannten Wahrheitsministeriums. Aber weil er sich verliebt und sogar anfängt, ein romantisches Tagebuch zu führen, bekommt er Zweifel an der Legitimation des großen Bruders, an der Geschichte, dass die drei noch existierenden Staaten auf der Erde in dauerndem Krieg miteinander leben und an vielen anderen Geschichten, an die er immer geglaubt hat. Und zum Schluss ist er Staatsfeind und muss am Ende des Buches am eigenen Leib erleben, zu was sein Ministerium imstande ist. Die erste Ausgabe des Romans 1984 erschien am 8. Juni 1949 und das 60-jährige Jubiläum dieses Buches nehmen wir heute zum Anlass, um mit Thilo Weichert zu reden, dem Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, der jetzt in Kiel für uns ins Studio gegangen ist. Schönen guten Tag, Herr Weichert. Ich grüße Sie, Herr Kassel. Was von dem, was sich George Orwell damals vor über 60 Jahren ausgemalt hat, ist heute Realität? Also es ist wahnsinnig, wie viel George Orwell auch an technologischer Überwachungsmöglichkeit schon vorweggenommen hat. Orwell wurde beeindruckt und geprägt durch die Erfahrung zunächst einmal des nationalsozialistischen Regimes hier in Deutschland, aber auch in vielen faschistischen Staaten in anderen Ländern, dann aber auch vom Stalinismus, der ja noch existierte und der die Menschen ganz massiv kontrollierte und überwachte, weniger mit technologischen Mitteln. Und das ist eigentlich das, was auch jetzt geblieben ist und was auch Orwell so aktuell macht, dass er sich vorstellen konnte, mit welchen technischen Methoden man eben die Menschen so unter Kontrolle halten kann, können, dass die ihre Freiheiten nicht mehr wahrnehmen, dass die gleichgeschaltet werden und dass die ja sozusagen zu Marionetten einer Regierung werden. Eine andere Geschichte, die hochspannend ist, die meistens nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, ist, dass die Bedeutung von Neusprech, wie er es genannt hat, also von einer beschönigenden oder auch einer verschleiernden Begrifflichkeit, das ist etwas, was wir heute oft erleben. Es werden Freiheitsbeschränkungsgesetze bei uns erlassen, die heißen Terrorismusbekämpfungsgesetze oder Ausländerüberwachungsgesetze. Und so gibt es also Wohnraumüberwachung, wird das genannt, was tatsächlich ein Lauschangriff ist. Da gibt es also auch sehr viele Parallelen. Und ein weiterer Punkt, der, denke ich, sehr zu denken geben sollte, auch wenn wir bei weitem nicht in den Dimensionen uns befinden, wie 1984, also im Roman 1984, das ist die Art und Weise, wie kontrolliert wird. Nicht nur oberflächlich, dass also irgendwie formal die Menschen sich an die Regierungsdoktrin halten, sondern eben dieser Big Brother und Engsoz, also dieser Sozialismus nach englischem Muster, der versuchte, in die Köpfe einzugreifen, in die Gedanken, in die Gefühle. Also die Menschen sollten nicht nur eine distanzierte, sondern so eine enthusiastische, positive Haltung zu ihrem Staat oder zu ihrer Gesellschaft entwickeln. Gibt es nicht noch etwas, was auch gern vergessen wird? Die Grundkonstellation in diesem Roman 1984 ist ja, dass es noch drei große Staaten gibt auf der Erde. Einer davon ist dieses Ozeanien, wo die Geschichte spielt. Und Ozeanien behauptet ständig, es befinde sich in einem fortdauernden Krieg mit den anderen beiden großen Staaten. Es gibt auf der Erde zurzeit sehr viele Kriege, Gott sei Dank keinen von diesen ganz großen, aber viele Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland und in vielen anderen Ländern werden ja damit begründet, dass wir uns in einem fortlaufenden Krieg mit dem islamistischen Terrorismus befinden. Das ist genau richtig. Also dass also hier als Feindbild eben ein ausländischer Staat oder eine ausländische Macht herangezogen wurde, eine Situation, die wir natürlich auch noch bis 1989 hatten mit den beiden Blöcken, die sich gegenüberstanden. Das ist etwas, was jetzt übertragen werden kann auf den islamistischen Terrorismus oder generell den islamistischen Fundamentalismus. Auch da ist wieder spannend, dass Orwell nicht nur die äußere Bedrohung durch eben diese vermeintlichen großen Mächte, sondern auch die innere Bedrohung durch die sogenannte Brüderschaft. Also das ist so, das sind die Aufständischen, die niemand gesehen hat, die auch vielleicht gar nicht existieren, aber die eben da jetzt als Feindbild aufgebaut worden ist. Das ist auch ein Mechanismus, den wir heute haben, dass also jetzt hier eben Angst vor irgendwelchen inneren Feinden und Angst vor äußeren Feinden, das ist eben der Islamismus heute oder der der Fundamentalismus, der islamistische, aufgebaut wird. Aber wenn man zurückblickt auf Ereignisse im Zusammenhang mit Datenschutz und mit Verstößen gegen Datenschutz der letzten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monate, denkt man eigentlich in Deutschland gar nicht an den Staat. Ich würde mal glauben, da denken die meisten Menschen an die Deutsche Bahn AG, an die Telekom, die Spitzelskandale da, an den Lebensmitteldiscounter Lidl, der unter anderem mit Kameras seine Mitarbeiter in der Pause beobachtet hat. Es gibt jetzt, in Relation dazu, kleinere Überwachungsfälle bei der Deutschen Bank und bei Daimler. Ist das der Punkt, wo Orwell sich doch vertan hat, bei dem davon ausgehen, dass der große Bruder immer der staatliche große Bruder sein wird? Also ich würde nicht sagen, dass Orwell sich vertan hat. Er hat einfach eine Dystopie dargestellt, also eine negative Utopie. Er hat keine Prognose für die Zukunft angestellt. Das konnte er gar nicht, weil natürlich eine Vielzahl von Unwägbarkeiten eintreten würden in den letzten 60 Jahren, die ihm nicht ansatzweise vorstellbar waren. Aber was natürlich schon spannend ist, ist, dass wir jetzt eben nicht einen großen Überwachungsstaat haben, sondern eine Vielzahl von unterschiedlichen Überwachern. Und das ist tatsächlich der gewaltige Unterschied zu unseren modernen Industriestaaten. Aber wir haben auch in der heutigen Welt noch Diktaturen, etwa Nordkorea, der Iran. Selbst China ist in vieler Hinsicht vergleichbar mit dem, was wir im Engsatz jetzt von Orwell beschrieben bekommen haben. Aber es ist richtig, dass heute natürlich private Überwachung auch eine große Rolle spielt. Das darf aber den die Augen nicht verblenden davor, dass wir auch weiterhin eine staatliche Überwachung, eine staatliche Bedrohung haben über informationelle Beobachtung, Speicherung von Daten, Rasterung von Daten, Auswertung dieser Daten und auch verhaltensleitende Nutzung dieser Daten, also um uns zu manipulieren, um uns in eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten zu bringen. Das passiert heute natürlich auch. Also insofern gibt es dann schon wieder eine Parallele, aber es gibt nicht nur den großen Bruder, sondern es gibt viele, da haben Sie recht, kleine Geschwister, und wir haben auch einen Pluralismus jetzt bezüglich der unterschiedlichen Staaten. Es gibt nicht nur die relativ freiheitliche Demokratie noch in der Bundesrepublik, sondern es gibt Staaten, die ganz viel weiter schon in der Überwachung sind, wie Großbritannien oder die USA. Wir reden im Deutschlandradio Kultur 60 Jahre nach Erscheinen des Romans 1984 mit dem Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, darüber, was denn wahr geworden ist von George Orwells Visionen, ich sage immer Versionen, und was nicht. Sie haben China erwähnt, da war natürlich gestern ein ganz besonderes Datum, das 20-jährige Gedenken an die Niederschlagung der Aufstände am Platz des Himmlischen Friedens in Peking, konnte in China selber nicht stattfinden, außerhalb Hongkongs zumindest nicht. Und da konnte man gestern in vielen Nachrichtensendungen, gerade bei internationalen Sendern, auch sehen, wie in China selber wirklich Sender wie CNN und BBC World immer genau dann ausgeblendet wurden, wenn sie berichtet haben über dieses Ereignis vor 20 Jahren. Das ist einerseits die Version von Orwell, auch diese komplette Kontrolle der Medien. Andererseits